Welt und mein Kopf ist am Grün. Hab keinen Bock aufzustehen, doch der Job ist so schön. Na mal sehen, was ich mir an für den Tag. Was mein Schrank mir so sagt, dass ich Cardigan trag. Ab ins Bad, Bürste mit Rasierer verwechselt. Zahnpasta drauf, Zahnfleisch wie klein gehäckselt. Ah, hätte ich doch das Licht angemacht. Und jetzt hab ich den Salat, Schnittchen auf Rad, gute Nacht. Ich bin noch am Schlafen, wie es aussieht. Was macht mich wach? Vielleicht sogar ein Faustdieb. Ah, lieber wasche ich mir jetzt das Gesicht. Doch ich bin noch so verträumt, weil mein Spiegel mit mir spricht. Das bin ich. Heute wird ein echt guter Tag, glaub ich nicht. Glaubst du nicht, auch wenn ich dir das sag? Ja, was ist? Du siehst heute echt blenden aus. Sicherlich, du meinst wohl erblindend, hör auf. Ich will heute nur chillen und doch keine der Gesichter mehr sehen. Ich will heute nur chillen und doch keine lahmen Worte verstehen. Ich will heute nur chillen und doch keine der Gesichter mehr sehen. Ich will heute nur chillen und doch keine lahmen Worte verstehen. Jacke angezogen und den Schal übergeworfen. Fuck, ich will noch rufen, meine Hände abgestorben. Es ist früher morgen kalt, die Türe zugeknallt. Und dann raus auf die Straße, vor den Autos mach ich halt. Ich hab's bald ist dieser Weg auch überstanden. Dieser Schnee zu dieser kalten Jahreszeit ist wie verdammt. Denn wenn es wirklich windig ist, patsch mir alles ins Gesicht. Fühlt sich an wie kleine Ohrfeigen, jede davon trifft so ein Shit. Als hätte mich das Wetter jetzt bestraft. Bin bedeppert, aber krass, dass ich auf die Bahn verpass. Ja, ich schaff's, klar, und jetzt steh ich da. Für ne kleine Ziggy-Pause, doch die war nicht eingeplant. Ist egal, kann man ja nicht schaden oder doch, Arschloch. Natürlich, wie viel rauch ich heute noch? Oh mein Gott, ich denk mal, wär ich heute im Bett geblieben, würde ich mich jetzt in meinen Träumen verlieben. Ich will heute nur chillen und doch keine der Gesichter mehr sehen. Ich will heute nur chillen und doch keine lahmen Worte verstehen. Ich will heute nur chillen und doch keine der Gesichter mehr sehen. Ich will heute nur chillen und doch keine lahmen Worte verstehen. Nur chillen. Okay. Nur chillen. Yeah.